à 22, nous étions là. Toi long, j'ai délié dans le mon froid. Toi long, j'ai délié dans le mon froid. C'est le sang et la voix. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. I want it open. So cut it open. Cut it open so you could see through it. Das gerade eben war Christine and the Queens, ein Song von ihrem Album Couleur Humaine, eine Künstlerin aus Frankreich, und den Titel spare ich mir lieber, weil das kann eigentlich nur in die Hose gehen mit ganz vielen Zahlen dabei. Würde ich auf Französisch, glaube ich, nicht mehr so einfach hinkriegen, obwohl ich es lange in der Schule hatte. Ja, lange her. Ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Die zweite Stunde geht's weiter natürlich wie immer mit den Konzerttipps. Was läuft die kommende Woche? Und es ist gar nicht mal so wenig. Los geht's am Dienstag, den 23.06. auf Kampnagel, ein Doppelkonzert. Zum einen spielten dort Circuit de Jeu und dann Jenny Wall. Jenny Wall ist Künstlerin aus, ich glaube, Schweden kommt sie. Gerade mit Apocalypse Girl eine neue Platte veröffentlicht, und davon haben wir hier den Song Take Care of Yourself. tells you to take care of yourself. Getting paid, getting laid, getting married, getting pregnant. Fighting for visibility in your market. Realizing your potential. Being healthy, being clean. Not making a fool. Shaving in all the right places. What am I taking care of? I'm lying in our bed and unable to sleep, reaching a state of absolute dependence. In a restless half dream, like the jam without a spoon. My hand that isn't clean. Am I loving myself now? Am I mothering myself? Am I taking care of myself now? I imagine you're doing the same, holding on to your soft dick. It lies in the hand where it dares stay soft. It lies in the hand where it dares stay soft. Could I be that for you? Could I be that for you? A cupping hand on the soft dick. Can I give you that? That which sometimes expects nothing. Accepting restlessness, accepting no direction, accepting this fearful wanting that isn't desire. Jenny Wall hörten wir mit Take Care of Yourself. Ja, die Künstlerin kommt nicht aus Schweden, sondern aus Norwegen. Aber mein Gott, alles voller Elche da oben. Da kann man sich immer vertun in dem Land der Künstlerin Herkunft. Ja, Jenny Wall könnt ihr live erleben. Am Dienstag spielt sie auf Kampnagel. Mit dabei ist Circuit de Jeux. Das ist ein Projekt von einer Sängerin namens Haley Four. Die kommt aus Chicago und hat gerade eben mit In Plain Speech eine Platte auf Thrill Jockey veröffentlicht. Davon lauschen wir mal in den Song Do the Dishes. There is something deep inside of you. Something that's worth reaching into. There's something deep inside of you. Something that's worth reaching into. Inside of you, something that's worth reaching into. Makes me tremble. It makes me shake. To me, I'm willing to die. Do the Dishes. Das waren Circuit des Jeux und die Dame könnt ihr live erleben mit Jenny Val zusammen im Doppelpack am Dienstag, den 23.06. auf Kampnagel. Einen weiteren Doppelpack gibt es im Zirkuszelt am Schanzenpark, ebenfalls Dienstag. Dort spielen Dear Reader und Herrenmagazin. Die bringen jetzt im August eine neue Platte raus, die ich noch nicht habe. Da stattdessen habe ich was ganz Altes ausgegraben von ihrem 2007er Album Atzelgift. Kommen Sie hier mit Der längste Tag. Magazin hörten wir Der längste Tag, ein älterer Song. Neue Musik ist bestimmt, wenn die Band live auftritt am Dienstag, den 23.06. im Zirkuszelt. Dabei auch Dear Reader, das ist die Band von Sherilyn McNeil, die kommt aus Südafrika und ihr letztes drittes Album hieß Rivonia, benannt nach dem Stadtteil in Johannesburg, wo sie aufwuchs. Auch davon ein Song und zwar heißt er Back from the No, Back from the Dead. Find the will to fight again. Try never to find a friend in the fear that holds me away. I'm coming back from the dead. You can't hold me down here. Dead. Das waren Dear Reader und die Dame spielt zusammen mit Herren Magazin am Dienstag im Zirkuszelt im Schanzenpark. Das ist dann Dienstag, der 23. Juni. Und dann am Mittwoch sind die Sleaford Mods zu Gast im Hafenklang. Die beiden Punks aus England sorgen gerade für Furore und das Konzert auch schon ausverkauft. Trotzdem als Soundbeispiel für das, was ihr verpassen könntet. Hier kommen sie mit ihrem Song Tiswas vom Album Divine, Divide and Exit, die Sleaford Mods. The land the time forgot is on repeat. I can hear the screams of people who wanna be me. They wanna shake my tongue and tell the others that they were the ones who made me. Who made me? I got called an anarchist. That's for the middle class train spotters. I don't want my dog on a string. That's gonna hurt the thing. We got jobs and a mortgage clan and a car with a smoky window down. Blow to your life and lob it right up. It don't make sense, I know, look. The dinosaurs are stuck on Denmark Street. The boots of Hendrix lick my feet. I'm not bothered, I never was. Here's a crap caravan on Tiswas. The dinosaurs are stuck, no way to get down. The meteor sinks its teeth in the ground. I'm not bothered, I never was. Here's a crap gag from Spit the Dog. Cameron's hairdresser got an MBE. I said to my wife, you better shoot me. It's all gone, what do I do? Tell my daughter it's not true. Tell my daughter it's all gone wrong. Pig tong, pig tong, pig tong. Get out the mood, dog race. Get out the way. Get out the mood, dog race. Get out the way. The dinosaurs are stuck on Denmark Street. The boots of Hendrix lick my feet. I'm not bothered, I never was. Here's a crap caravan on Tiswas. The dinosaurs are stuck, no way to get down. The meteor sinks its teeth in the ground. I'm not bothered, I never was. Here's a crap gag from Spit the Dog. Tiswas. So, das war doch noch schneller, als ich gerade dachte. Das war der Song Teeth Wars von den Sleaford Mods. Die gibt es live zu erleben am Mittwoch im Hafenklang. Das Konzert ist ausverkauft. Am gleichen Tag spielen die Crocodiles im Grünen Jäger. Die haben auch eine neue Platte rausgebracht dieses Jahr, aber noch nicht in meine Hände gelangt. Von daher auch ein älterer Song von ihrem 2012er Album Endless Flowers. Hier die Crocodiles mit Sunday in Klammern Psychic Conversation. Das waren die Crocodiles. Sie spielen sogar mehrmals live diese Woche. Zum Beispiel am Mittwoch den 24. im Grünen Jäger und am Freitag den 26.06. könnt ihr sie im Turmzimmer live erleben. Also zweimal die Crocodiles hier in Hamburg zu Gast. Am Samstag dann Motorpsycho spielen live in Hamburg und zwar auch diese im Zirkuszelt im Schanzenpark. Haben auch eine neue Platte veröffentlicht, die ja ich leider auch nicht in die Finger bekommen habe. Stattdessen hier was Älteres von ihrem 2003 erschienenen Album Phenerothyme. Hier kommen Motorpsycho. Das war ein Motorcycle mit ihrem Song For Free. Schon wirklich richtig, richtig alt, dieser Track. Aber ja, ein Zeichen dafür, dass sie wirklich tolle Musik gemacht haben, das immer noch machen, natürlich. Die Band aus Trondheim wurde 89 gegründet und gab hier und da auch mal ein paar Besetzungswechsel. Aber es hat dem Sound und der Spielfreude der Band keinen Abbruch getan. Immer noch zu dritt unterwegs und sie spielen live am Samstag, den 27.06. im Zirkuszelt im Schanzenpark und hier nochmal Motorcycle mit ihrem Song BS. I will shine if you give me a chance. I can act, sing and dance. I will be whatever. Motorcycle mit ihrem Song BS vom Album Fanero Thyme, auch schon ein paar Jährchen älter. Damals hatten sie so eine, ja, 60s-Pop-Phase. Sie können auch sehr viel psychedelischer und sehr viel krachiger und sehr viel niedeliger sein. Und der Live immer für eine Überraschung gut. Motorcycle spielen am Samstag, den 27.06. im Zirkuszelt. Und das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche beim Sunday Service. Am Samstag findet auch statt die, oder generell seit, ich glaube, letzten Wochenende findet statt die Altonale. Und am Samstag speziell die Popnacht der Altonale mit ganz, ganz vielen Bands, die dort auftreten. Bei dem Altonaer Rathaus und bei der Christianskirche. Ich habe ein paar rausgesucht, die ihr dort live sehen könnt. Am Wochenende, wann sie genau spielen, am besten mal online checken. Dabei zum Beispiel sind die hier: Fuck Art, Let's Dance. Das waren Fuck Art, Let's Dance mit ihrem Song Atlas vom gleichnamigen Album. Die Band spielt live am Samstag auf der Altonale Popnacht, ebenfalls dabei. Francis Singer Songwriting mit Cat Frankie. Hier kommt sie mit Oh Darling. Das war Cat Frankie mit ihrem Song Oh Darling. Auch die spielt live am Samstag auf der Altonale Popnacht. Genauso wie And the Golden Choir, der hier zu hören ist mit My Brother's Home. Your heart to my family. Oh, it shines. The Golden Choir hörten wir mit dem Song My Brother's Home. Auch dieses Projekt könnt ihr live erleben am Samstag bei der Altonale Popnacht, genauso wie November, December, eine Band aus Dänemark, die sich auf den Weg nach Hamburg macht, um euch ihre Songs live vorzuspielen. Your Anchor hören wir hier von den Dänen. So you're off to see the country as it withers in your hand. Like a hobo of the city, you're a stranger to this land, to this land. And the oaks up in the forest as a fairy tale foreseen, with the voices of our fathers speak of dangers in the sea, in the sea. Brother, don't you go to sleep and wish you were a soldier, were a soldier just like me. Another you turned out to be. Spend upon the mountains with the oceans in your dreams forever. With a pill to beat your heart, you're a fire on the hillside in the aftermath of dark. And I took you to the playground in your sleep. And with a loving hand I pushed you from the swing into the deep, to the deep. Brother, don't you go to sleep. I wish you were a soldier just like me. Another you turned out to be. Spend upon the mountains with the oceans in your dreams forever. Schon die November, December sind die kleinen Brüder der Fleet Foxes. Ja, die Dänen gerade eben November, December spielen live auf der Altonale Popnacht zusammen mit Fuck Art, Let's Dance, Cat Frankie and the Golden Choir. Wooden Arms sind dabei, The Lake Poets und noch einige andere. Programm etc. findet ihr sicherlich online. Auftrittsorte sind Altona Rathaus, Christianskirche und vielleicht noch die eine oder andere Bühne. Wann es genau losgeht mit den Konzerten, wie gesagt, schaut einfach mal online nach. Ein Tipp habe ich noch für nächsten Montag. Das ist der 29.06. Im Übel und Gefährlich treten auf King Gizzard and the Lizard Wizard. Die haben gerade eine Platte veröffentlicht im letzten Jahr mit dem Titel I'm Your Mindfuss. Hier kommen sie mit Am I in Heaven?